Dieses Missionslied passte zu dem weiteren Text aus der Apostelgeschichte, wo es ja dieses große Staunen gab, als Gott den Tröster sandte und plötzlich die Apostel in einer Sprache sprachen, die alle verstanden haben. Alle konnten, die dort anwesend waren, die Stimme und die großen Taten Gottes hören. Ich lese uns jetzt aus dem zweiten Kapitel, die Verse 7 bis 13, die neue Sprache des Evangeliums. Die das alles hörten, die entsetzten sich und verwunderten sich und sprachen untereinander: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darin wir geboren sind? Pater und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und in Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und an den Enden von Libyen, bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden irre und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Die anderen aber hatten's ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Anders können wir uns das nicht erklären, dass wir plötzlich hier alles in unseren Sprachen hören. Die Verheißung lautete ja an die Jünger Jesu: Bleibt zu Jerusalem. Wir merken immer wieder, Jerusalem ist der heilsgeschichtliche Ort. Daran ist gar nichts zu rütteln. Im Psalmwort steht auch: Wenn ich dein Jerusalem vergesse, dann werde meine Rechten vergessen, meine rechten Hand. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich Jerusalem vergesse. Warum? Weil alles, was Gott für dich und mich getan hat, zu Jerusalem geschah. Und wenn ich Jerusalem aus dem Mittel tue, dann schiebe ich die Handlungen Gottes weg. Die sind aber sehr wichtig, nicht nur für mich, sondern für alle Menschen. Zu Jerusalem sollten sie bleiben, bis der Tröster käme. Die Verheißung, die Gott gegeben hat. Wir haben uns gesagt, die Jünger wurden auf die Probe gestellt. Sie wussten ja gar nicht, wie lange, ob sie 10 Jahre warten sollen. Oder einen Tag, das hat man ihnen nicht gesagt. Wie lange? Geduld ist da nötig. So haben wir uns auch aus dem Hebräerbrief das zitiert. Geduld ist nötig, damit wir den Willen Gottes tun. Ungeduldige Menschen können nicht den Willen Gottes erfahren und tun. Sie werden immer vorschnell sein. Sie laufen einfach weg mit ihren Gedanken, Ideen und können nicht mehr hören, was Gott sagt. Oder sie resignieren, bleiben einfach sitzen und der Herr ist schon längst weitergegangen. Geduld auf das Wort des Herrn hin öffnet uns auch den Willen Gottes und gibt uns die Kraft, diesen Willen zu tun. Also die Jünger saßen dort und nach 10 Tagen, ist eine lange Zeit, und erst nach 10 Tagen kam plötzlich der Heilige Geist auf alle, die da versammelt waren. Und dann brach diese Stimmung aus, sie redeten nicht mehr von sich selbst. Das ist also auch so eine Sache, die man als Kind Gottes für sich immer wieder neu lernen möchte, dass man nicht von sich selbst redet, sondern von Gott. Denn das war zu Pfingsten der Fall. Die haben nicht von sich selbst geredet, sondern von dem, was Gott ist und tut und gemacht hat. Sie redeten die herrlichen Taten Gottes aus. Und die Leute, die da zu Jerusalem versammelt waren, waren irgendwie erschrocken. Sie kamen aus den unterschiedlichen Ländern, sprachen unterschiedliche Muttersprachen und hörten alle in ihrer Muttersprache diese Taten Gottes verkündet. Hier ist was ganz Neues aufgebrochen. Bis in die heutige Zeit merken wir, dass es plötzlich zwei Einheitssprachen in dieser Welt gibt. Unter den Menschen nur zwei Einheitssprachen, zwei Sprachen, in denen sie sich verstehen. Und das sind nicht unbedingt die Dialekte der einzelnen Länder, ich nenne das mal so, sondern das ist die Sprache, die auf bestimmte Kriterien gerichtet ist. Zum einen gibt es diese Welteinheitssprache, die nur von irdischen Dingen redet und von irdischen Bezügen, von irdischen Dingen, wie man sie erlangen kann, was man mit ihnen tun kann, was man am letzten Wochenende mit den irdischen Dingen getan hat, mit den Möglichkeiten, die man hier in der Welt hat. Das ist so eine Welteinheitssprache. Da kann man fast mit jedem auf der Straße reden darüber, ja, ja, das kennt er auch und er fährt ja da einen Urlaub und das Auto gefällt ihm und so weiter. Das ist die Welteinheitssprache. Die richtet sich nur auf die vergänglichen Dinge. Da wird der Schöpfer ausgeschlossen. Und das ist diese Sprache, die der Satan inszeniert und die Menschen darin wachhält. In Matthäus 4, wo Jesus versucht wurde, sagte ja auch der Widersacher zu ihm, schau, diese Reiche der Welt, also all das Vergängliche hier, gebe ich dir und dann kannst du viel darüber reden, wenn du niederfällst und mich anbetest. Denn alle reden dann über die weltlichen Dinge, über die irdischen Dinge. Weltliche Dinge sind irdische Dinge. Ja, das heißt, wenn man sich stundenlang nur an dem aufhält, was man kaufen kann, dann sind das irdische Dinge. Und da kommt eben diese Kooperation mit den Mitmenschen zustande, die genau auf dieselben Dinge fixiert sind. Dann gibt es aber auch die Einheitssprache, die sich mit den heiligen Dingen befasst. Da gibt es diese Schar, die erweckt worden ist hier zu Pfingsten, die Jünger. Sie hatten eine einheitliche Sprache und alle, die Gott suchten, hörten diese Sprache. Aber nur diese. Das ist diese Sprache, die Gott gegeben hat für alle, die ihn lieben. Das heißt, eine Verständigung über heilige Dinge, über die man sich freut. Ich habe da gelesen, zum Beispiel von dem Saul. Saul hatte ja kein gutes Ende, aber als er von Gottes wegen zum König gesalbt wurde, weil das Volk einen König haben wollte, das Volk Israel, da gab ihm ja Samuel Anweisungen, was er tun soll, beziehungsweise was ihm alles begegnen würde und ihn bestätigen würde als den von Gott gesalbten König. Da steht in 1. Samuel 10 zum Beispiel, er wird die Eselinnen, die er vermisst hat, wiederfinden. Die werden plötzlich da sein und dann werden auch Leute kommen von Bethel und die werden ihm Brot geben und ein Böcklein schenken, Krug Wein und so weiter. Und dann heißt es aber auch in Vers 6 oder schon Vers 5, danach wirst du kommen zu dem Hügel Gottes, da der Philister Schildwache kommt, da wird dir begegnen ein Haufe Propheten von der Höhe herab und vor ihnen her Psalter und Pauken und Flöte und Harfe und sie werden weissagen. Und der Geist des Herrn wird über dich geraten, dass du mit ihnen weissagst, da wirst du ein anderer Mann. Ein anderer Mann. Du wirst eine andere Sprache sprechen, und zwar in der Weise, dass du die Anweisungen Gottes verstehst. Das ist eine Sprache, die die Welt nicht verstehen kann. Sie hören die Anweisung Gottes nicht. Somit seit Pfingsten gibt es also diese zwei Einheitssprachen, die Sprache der vergänglichen Dinge und die Sprache der heiligen Dinge. Die Sprache über die heiligen Dinge ist die Einladung zugleich aller, die sich sehnen, mit Gott eins zu sein und sich in das Heilswerk Jesu rufen zu lassen. Die da an sein Werk glauben wollen, die ihre Sünden bekennen und Befreiung erleben wollen. Sie werden in diese neue Einheitssprache, die hier zu Pfingsten gegeben worden ist, mit hineingezogen. Sie hören plötzlich, sie verstehen plötzlich. Egal aus welcher Nation sie kommen, verstehen sie, was Gott sagt in seinem Wort. In Johannes 8, da wies der Herr schon darauf hin, dass es zweierlei Sprachen gibt. Er redete ja mit vielen in Israel, mit den Pharisäern, aber auch mit dem einfachen Volk, die sich danach sehnten, erlöst zu werden. Und das sagte er hier in Johannes 8, Vers 43, warum kennt ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Hat denn der Herr Jesus einen anderen Dialekt drauf gehabt? Nein, hat er nicht. Er hat so in der äußeren Sprache gesprochen wie die anderen auch. Aber sie verstanden es nicht. Und deswegen sagt er ja, ihr könnt mein Wort nicht verstehen, denn ihr seid nicht von dem Vater, von meinem Vater, sondern ihr seid von dem Vater, dem Teufel, der nur die weltlichen Dinge groß macht und alle Menschen unter diesen Machtbereich zieht, dass sie sich Tag für Tag nur mit dem Vergänglichen beschäftigen und nicht mit dem Heiligen. Deswegen konnten sie die Stimme nicht verstehen, was der Inhalt war der Rede Jesu. Ihr seid vom Vater dem Teufel und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder und von Anfang an ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen. Also die Lüge besteht auch darin, dass er sagt, du musst hier in der Welt Wohlstand haben und du musst sehen, dass du so gut wie möglich hier lebst. Das ist eine Lüge. Er verbindet damit das Seelenheil. Dann bist du wirklich auf dem richtigen Weg. Das ist Lüge. Du bist auf dem falschen Weg, wenn du nur diese Sprache verstehst. Er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Ich aber, sagt Jesus, weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr nicht. Ihr versteht sie nicht. Vers 47, wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Das ist die neue Sprache. Darum hört ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott. Ihr könnt diese Sprache nicht verstehen. Also hier wies der Herr schon hin, es gibt zweierlei Sprache im Inhalt. Akustisch war es ja nur eine Sprache, aber inhaltlich war es, was Jesus sagt, eine andere als die, die die Leute verstanden, verstehen wollten. Pilatus sprach auch, was ist denn Wahrheit? Und vor Pilatus bekannte Jesus Folgendes in Johannes 18, Vers 37 und sagte wiederum, ja, es gibt diese zwei Sprachen und nicht jeder versteht die Sprache im Blick auf das Heilige. Johannes 18, Vers 37. Du bist also dennoch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu gekommen, dass ich die Wahrheit von der Wahrheit zeugen soll. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Die anderen nicht. Die hören da akustisch, da redet's ja, aber sie verstehen es einfach nicht. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und in Johannes 15 nochmal, weil wir schon im Johannesevangelium sind, ab Vers 18 spricht der Herr, dass diese Sprache der Wahrheit auch durch die verstanden wird, die sie empfangen und diejenigen, die sie hören wollen. In Johannes 15, ab Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt ja das ihr lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst die Welt euch. Denn sie versteht auch nicht, was ihr redet. denkt an mein Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist ja nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, dann sind das die Leute, die werden auch euer Wort halten. Weil ihr ja in der Wahrheit seid, ihr habt das Wort verstanden. Und die anderen, die die Wahrheit suchen, werden es auch verstehen. Ja, sie werden eures auch halten. Also hier wird ganz deutlich gesagt, es gibt zweierlei Reden, zweierlei Sprachen. Und das war zu Pfingsten ein Wunder. Da redet's und diejenigen, die ein offenes Herz haben, haben das alles verstanden. Obwohl einer nur geredet hat, da hat ein Apostel in einer Sprache geredet. Und sie haben unterschiedlich das aufnehmen können, also in unterschiedlichen Sprachen aufnehmen können. Gleiches geschieht auch mit dem Weltgeist. In 1. Johannes 4, 5 bis 6 sagt der Apostel Johannes, der ja auch sehr begnadet war und sehr nahe an dem Herrn lebte und somit auch die Gottessohnschaft in besonderer Weise, die Gottessohnschaft Christi, hervorhob. In 1. Johannes 4, 5 heißt es dann, sie sind von der Welt, also die nicht Jesus folgen, darum reden sie auch nur von der Welt. Sie sind von der Welt und die reden nur von der Welt. Und die Welt, die hört sie. Weil das dieselbe Sprache ist. Vielleicht nicht eben Sprache des Landes, aber es geht um dieselben Kriterien. Versteht ihr? Wir aber, sagt er, wir sind von Gott. Die wiedergeborenen Gläubigen, wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Ganz einfach. Und hier merken wir, dass wir auch in unserer Zeit, unserer Welt, auf viel Widerstand stoßen, Unverstand. Wir reden und es verstehen die gar nicht, wovon wir reden. Weil sie gar nicht die Rede Gottes hören wollen. Und wenn sie die Rede nicht hören wollen, dann interpretieren sie unsere Rede materiell. Das habe ich schon so oft erlebt. Man redet mit den Einzelnen, sie verstehen es gar nicht. Und sie geben mir Antworten aus einem ganz anderen Bereich. Da merke ich, aha, das war kein Widerhall da. Da muss also erst mal was Neues geschehen im Herzen, damit sie überhaupt verstehen, was ich sage. Aber das müssen wir auch auf der einen Seite akzeptieren und auf der anderen Seite sehen, hier wächst eine Gemeinde heran, die eine Sprache spricht durch den Heiligen Geist, die jetzt von dem Ewigen redet, die jetzt nicht nur sagte, Gottes Segen oder dem Herrn befohlen, sondern sie weiß, was damit zusammenhängt. Oder wenn sie betet, der Herr komme bald, dann ist das nicht eine Floskel, sondern dann spricht das aus dem Glauben, aus dem Wissen, der Herr kommt ja auch. Und es wird herrlich sein, wenn er kommt. Wir sind also von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Welcher nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also zusammengefasst, in dieser Welt werden zwei Hauptsprachen gesprochen, die des Glaubens an Jesus Christus und die des Unglaubens. Selbst wenn sie religiös verbrämt ist, kann es sich auf eine nicht unbedingt um die Sprache des Glaubens handeln, sondern des Unglaubens nicht. Man hört durch die Medien ja so furchtbare Sachen, was kompetente Menschen in der Welt, in der religiösen Welt von sich geben. Die also im Leitungskreis der Evangelischen Kirche Deutschland standen, die dann einfach sagen, ja mit dem da oben werde ich mal reden, dass der so schlecht an mir gehandelt hat. Das spricht nicht aus dem Heiligen Geist, auch wenn man Führer einer Kirche ist. Denn das spricht nur aus dem menschlichen, irdischen, ja. Gott anklagen, er handelt nicht gerecht, wenn zum Beispiel das Kind vor den Eltern stirbt. Was wissen wir? Was Gott tut, ist immer richtig. Wir wissen, Gott begeht keine Fehler, nur wir verstehen manches nicht und geben ihm dennoch die Ehre. Und das ist ja nur ein Beispiel, was ich eben so mal kurz angerissen habe. Das gibt's ja auf vielen Ebenen. Die Bibel ist nicht mehr so Gottes Wort. Die Sünde ist nicht mehr so Sünde. Das müssen wir anders sehen. Das ist die Sprache der Welt. Das ist nicht die Sprache durch den Geist Gottes. Worum ging es also zu Pfingsten? Um diese neue Einheitssprache? Die Jünger redeten ja plötzlich von den großen, löblichen, vollkommenen Taten Gottes durch den gewonnenen Heiligen Geist, den Geist des Vaters. Und alle Anwesenden hörten es. Sie sprachen von den Taten der Berufung des Volkes Israels, der Berufung Abrahams. Sie sprachen von Isaak und Jakob. Sie sprachen von den Werdegängen, die Gott getan hat hier in dieser Welt durch Christus. Und wenn wir das mal durchzählen, waren das 14 unterschiedliche Nationen, Menschen aus Nationen, die hier zuhörten in Jerusalem, diese neue Sprache hörten, die Sprache der Gnade, die Sprache der Einladung, sich Gott dem Heiligen jetzt anzuschließen. So wir manche Dinge in der Schrift mit Zahlen zu tun haben, nicht Zahl der Gnade 5 oder eben der Vollmacht 7 oder der Gaben 9 oder der Frucht auch 9, so hat auch das hier eine Bedeutung. Und zwar 14 Nationen, die hier angesprochen worden sind, ist ein wichtiger Hinweis dafür, dass hier eine neue Aufgabe, ein neuer Dienst aufgerufen worden ist, dem sich die Menschen anschließen sollen. 14 bedeutet nämlich Dienst. Ich komme noch darauf zurück. Es sollte zu Pfingsten also hier offenbar werden, dass alle Menschen von dem falschen Dienst der Knechtschaft der Sünde gelöst werden sollen und zu dem Dienst vor ihrem Schöpfer, dem lebendigen Gott, kommen sollten. Am 14., da kommt das auch vor Nissan, wurde das Volk Israel frei von der Knechtschaft in Ägypten, als dieses Passa, dieses Opfer gebracht werden musste. Am 14. Nissan. Wozu wurde es frei? Um Gott zu dienen. Es sollte herausgeführt werden aus Ägypten mit der einzigen Maßgabe, Gott jetzt zu dienen. Das sollte auch dem Pharao gesagt werden, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Es ging nicht nur darum, von der Knechtschaft frei zu werden. Ich sage manchmal auch in der Seelsorge, wenn jemand so belastet ist, warum will er eigentlich frei werden? Was ist sein Ziel? Ja, das ist so schlimm, die Anfechtung und das. Ja, na gut, aber warum willst du die loswerden? Willst du Gott dienen oder willst du nur die Last loswerden? Gott hat sein Volk nicht befreit, nur damit es befreit ist, sondern um ihm zu dienen. Am 14. Nisan, 14. Die Jünger des Herrn sollten nicht nur auf die Zeit der Gemeinschaft mit Jesus zurückblicken, die sie ja erlebt haben, oder sich an dem Pfingsterlebnis freuen einfach, ist ja wunderbar, man badet jetzt im Geiste Gottes, sondern sie sollten merken, das ist der Auftakt zu einem echten Dienst. Vorher haben die Jünger auch versucht, schon Jesus zu dienen, aber wir sehen und lesen, dass sie es oft auf menschliche Weise taten, so dass Jesus Petrus zum Beispiel anfahren musste, und zu ihm sagen musste, Satan, weiche hinter mich. Du meinst überhaupt nicht, was göttlich ist. Du meinst nur, was menschlich ist. Das musste er zu Petrus sagen. Diesem Mann, der doch ganz Jesus folgen wollte. Und vieles andere können wir nachlesen. Aber jetzt sollte was Neues geschehen. Jetzt sollten sie nicht Jesus dienen nach ihrem Verständnis, sondern in einer neuen Art des Dienstes durch den Heiligen Geist. Sie sollten allen Menschen, Juden und Heiden, mit der Botschaft des Friedens dienen können. Dazu braucht man natürlich auch eigenen Frieden, um überhaupt Frieden verkünden zu können. Jemand, der im Unfrieden lebt, der kann gar keinen Frieden weitersagen. Sie mussten durchdrungen sein von der neuen Sprache, von den heiligen Dingen erfüllt sein, von der Freudigkeit aus dem Himmel, um das jetzt allen Menschen, gleich wie sie gestaltet waren, zu sagen, dass Gott sie liebt. Gott will nämlich, dass alle zu dieser Einheitssprache des Heiligen Geistes kommen, dass alle von der Einheitssprache der Welt gelöst wird. Denn die Einheitssprache der Welt führt immer zum Verderben, im Gegensatz zur Einheitssprache des Friedens, die führt in die Freude und in die Ewigkeit, in das Leben, das immer pulsiert. Pfingsten war nicht also nur ein Hinweis für die Hörer, dass alle gemeint und von Gott gerufen sind, sondern auch für die Jünger ein Hinweis, niemand von der frohen Botschaft auszuschließen. Also beides. Die einen sollten es hören, die Verlangen hatten nach Frieden mit Gott, und die Jünger sollten merken, da geschieht etwas, das wir niemand übersehen dürfen. Wir haben jetzt einen Auftrag für alle Menschen. Der Dienstauftrag Jesu, der bis zum heutigen Tag ja gilt und bis an das Ende der Gnadenzeit, wurde den Jüngern ganz neu deutlich gemacht. Und nicht nur deutlich, sondern durch die Gabe des Heiligen Geistes möglich gemacht. Wir beten ja für die Missionare. Und wir haben oft erlebt, auch in der Vergangenheit, dass solche, die sich für Missionare hielten, eines Tages scheiterten und wieder zurückkamen vom Missionsfeld. Sie glaubten, dass sie Missionare seien, aber sie hatten nicht den Auftrag. Gott muss auch die Möglichkeit geben, ein Missionar in Übersee zu sein. Und beides gab er jetzt den Jüngern. Er machte ihnen deutlich, dass Gott der Führende ist und sein muss, und gab ihnen damit, mit dieser Erfahrung, dass alle das verstanden, was sie sagten, den Auftrag, hinzugehen und den Menschen die frohe Botschaft zu sagen. Die Jünger verstanden also neu die Worte des Herrn Jesus aus Matthäus 28, wo er gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt, ohne Einschränkung. Also keine Macht kann die Menschen im Tode festhalten, wenn sie da heraus wollen. Keine Macht der Welt kann einen Menschen festhalten in der Sünde, wenn er heraus will. Das Wort haben sie neu verstanden. Jesus ist alle Gewalt gegeben. Jeder darf zu ihm kommen, wenn er nur will. Und auch das andere, was Jesus sagt, darum, weil mir gegeben ist alle Gewalt, lehrt nicht nur ein Volk, sondern alle Völker. Alle Völker. Das steht auch mit in dem Zusammenhang. Und darum geht hin in alle Welt. Zu aller Kreatur. Das war von Pfingsten diese neue Botschaft. Viele bleiben ja nur einfach am Pfingstgeschehen schlechthin stehen. Ah, die Ausgießung des Heiligen Geistes, ja, Freude und Friede und so. Nein, das ist Auftrag. Das ist Neuerfahrung des Auftrages, in einer neuen Sprache alle zu rufen, die diese Sprache auch sprechen wollen, der Heiligkeit Gottes. Gott ließ alle Menschen von einem Blut kommen. So hat es der Apostel Paulus gesagt. Und deswegen will er auch wieder alle Menschen, die von einem Blut gekommen sind, nämlich von Adam, wieder rufen, egal an welchem Ort sie sich befinden. Als Paulus in Griechenland war, da sprach er zu ihnen in der Apostelgeschichte 17 zu den Athenern. Er hatte ja vorher mal die Stadt angeschaut und hat gesehen, dass es da viele Altäre gab und dass es hier suchende Menschen gibt, die doch irgendwie Gewissheit erlangen möchten, dass sie mit Gott, mit dem Leben in Verbindung kämen. Und da sagt er zu denen, weil er das Sehnen gesehen hat, in Vers 26, Gott hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen und er hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange sie und wie weit sie wohnen sollen, dass sie doch den Herrn suchen sollten und ob sie ihn schon fühlen und finden möchten. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Und Vers 30, zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Das ist also die neue Predigt, die über die Grenzen des Volkes Israel hinausging. Durch den Heiligen Geist eine neue Sprache. Das Evangelium ist nämlich eine Kraft, und ich komme immer wieder jetzt im Moment noch auf die Gesamtheit des Angebotes zurück, eine Kraft, die nicht nur einige selig macht. Also das bringt mich immer wieder ins Gebet für die Menschen, die uns umgeben, mit denen wir zu tun haben, dass wir da überhaupt keinen ausschließen dürfen. Sondern alle sollen gewonnen werden. Ob sie darauf eingehen, ist wieder eine andere Sache. In Römer 1 schreibt der Apostel Paulus, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die alle selig macht, die daran glauben. Alle, alle. Der eine früher, der andere später. Aber diese Kraft ist in dieser neuen Sprache ausgesprochen hin zu dem Heiligen und dem heiligen Gott. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht. Alle, die daran glauben, die Juden zuerst und auch die Griechen, zumal darin offenbart wird, die Gerechtigkeit, die vor Gott Gültigkeit hat. Sie kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Hier merken wir, dass die Jünger aufgefordert sind, in dieser neuen Erfahrung der neuen Sprache, der Einheitssprache zu bleiben. Dass sie nicht wieder zurückkehren sollten zu der Weltsprache. Denn wenn sie das tun oder getan hätten, könnten sie ihren Mitmenschen überhaupt nicht geholfen haben. Sie hätten ihnen den Weg gar nicht weisen können. Sie sollten also in diesem Auftrag bleiben. In dieser neuen Einheitssprache, die von der Herrlichkeit Gottes redet. Und in Römer 8, Vers 32 schrieb dann der Apostel Paulus auch wiederum von diesem allumfassenden Werk Gottes und dem Auftrag und sagt, Gott, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern er hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Nicht alles schenken. Wie sollte er uns mit ihm nicht in diesem Neuen festhalten, was er ausgegossen hat zu Pfingsten? Die Jünger, die ja noch nichts von der Erlösung für die Heiden wussten zur Zeit von Pfingsten, hatten die gar keine Ahnung. Ja, wir heute sind ja gut dran, wir wissen das, wir gehen hin in alle Welt. Die hatten keine Ahnung davon. Denn sie waren ja so gelehrt, wie es vorher im Alten Bund heißt, habt nichts mit den Heiden zu tun. Sondert euch ab. Ja, geht da nicht, verheiratet euch nicht mit den Heiden, sondern bleibt alleine. Ja, und die Heiden, die sind wahrscheinlich überhaupt abgeschrieben. So dachten sie. Deswegen, ein Jude ging nicht in das Haus eines Heiden. Er wollte sich nicht verunreinigen. Und zu Pfingsten, sie wussten vorher gar nichts, was das bedeutet, dass man über die Grenze hinausgehen sollte. Er hatte ja ihnen auch den Auftrag gegeben, gehet nicht auf der Heidenstraße, sondern ich bin auch nur gesandt für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Das steckte in ihnen drin. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn auch wir diese Rede Jesu gehört hätten, würden wir uns genauso geduckt haben und würden nicht über die Grenze gegangen sein. Wir wollten ja nicht gegen Gott arbeiten. Und da hatten sie dann auch Furcht. Und jetzt sollten sie aber merken, die neue Sprache für alle. Gott will alle Menschen, von dem einen, dem Adam, dem einen Blut sind alle entstanden. Und alle sollen diese frohe Botschaft hören, ob Jude oder Heide. Und darum steht in Römer 11 das wunderbare Wort, Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben. Alle. Nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Damit er sich aller erbarme. Das war eine neue Botschaft. Da sind aus verschiedenen Ländern die Leute hier in Jerusalem, die hören alle die Sprache. Ja, müssen wir nachdenken. Sollen wir jetzt allen das Evangelium sagen? Und dann verstanden sie, was Jesus vorher sagte, geht hin in alle Welt. Nicht nur zu den Juden, sondern zu den Heiden. Sammelt unter den Heiden sonderlich erstmal die Gläubigen ein, damit dieser Kreislauf wieder geschlossen wird, auch zu den Juden. Jesus ist der Heiland aller Menschen. Da können wir lesen in 1. Timotheus 4, Vers 10, ja, es ist erschienen, die heilsame Gnade allen Menschen. Auch in Titus 2, Vers 11 bis 12. Alle Menschen brauchen Erlösung von Sünde und Tod. Das bewegt uns ja als Kinder Gottes immer auch in jeder Begegnung. Sei es in der Verwandtschaft, sei es, dass wir jetzt, gestern war ich im Lazarus, dann sehe ich die Menschen, den Mann da ohne Beine und so weiter. Ja, was kann ja mit ihm da nicht bloß menschlich reden. Es geht um seine Seele. Alle sollen geliebt sein von Gott. Und da reden wir von dem offenen Herz. Mach dein Herz auf, dass Jesus da rein kann. Spielt jetzt keine Rolle, ob du keine Beine hast oder so, sondern du bist geliebt. Das müssen wir mit den Leuten reden. Ja, und es tut mir immer leid, wenn gerade auch christliche Einrichtungen plötzlich den Trip kriegen, mit religiösen Dingen dort den Leuten zu begegnen, mit buddhistischen Trommeln, um sie zur Ruhe zu stellen. Furchtbar. Da wird das Evangelium gar nicht mehr gesagt, ja. Die Leute liegen im Sterben und dann trommelt man ihnen da was vor. Dann sollen sie zur Ruhe kommen. Buddhistische Therapie, Sterbebegleitung. Nein, wir müssen den Menschen doch sagen, dass sie einst vor Gott stehen und dass sie sich entscheiden dürfen und sollen. Alle Menschen sehnen sich in Wahrheit nach Erlösung, auch wenn sie es nicht immer sagen. In Wahrheit suchen sie nach dem Sinn des Lebens. Und alle sollen die Chance bekommen. Nochmal zu der Zahl. 14 ist die Zahl des Dienstes. Sie weist darauf hin, dass der Mensch zu einem neuen Dienst berufen ist, nämlich zum Dienst für Gott. Paulus hat es einmal so auf den Punkt gebracht, er schrieb dann, wisst ihr denn nicht, dass ihr euch nicht mehr selber gehört? Ihr gehört jetzt Gott. Also wem dient ihr jetzt? Dient ihr jetzt wieder dem Geist der Welt oder dient ihr eurem Gott und Heiland? Ja, ihr dient Gott. Es soll der Dienst sein, der von der Vergänglichkeit zur Unvergänglichkeit hinführt. Satan, so haben wir gelesen, ist der Vater der Lüge. Der gaukelt den Menschen vor, dass die Vergänglichkeit Sinn des Lebens ist. Aber Gott ist auch Vater. Er ist der Vater der Wahrheit. Und er sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber seinen Willen tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier ist das Leben. Das Ziel also von dem Pfingstwunder sollte sein, dass wenn möglich alle Menschen zum Gottesdienst durchdringen. Und darum sagte ja der Herr auch, als er dem Satan in der Versuchung widerstand, Matthäus 4, Vers 10, du sollst Gott, deinem Herrn, allein dienen, niemand anderem. Und wie ich es schon sagte, im Blick auf die Rede, die Mose und Aaron vor Pharao ausrufen sollte, in 2. Mose 5 oder auch 4, Vers 23, 7, Vers 16, könnt ihr das nachlesen, geht hin zu dem Pharao und sagt, Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Gottes Dienst. Auch Jesus Christus selbst an unserer Stelle, er kam ja stellvertretend für uns, sagte genau das von seinem Leben. Ich bin nicht gekommen, dass man mir dient, sondern dass ich diene. Ich diene. Ich diene im Auftrag des Vaters, damit durch diesen Dienst, die daran glauben, selig werden. Und als der Apostel Paulus nach Rom gebracht werden sollte, er war dann auf einem römischen Schiff und da waren viele Soldaten und dann kamen sie in eine Sturmflut und das Schiff schien bald unterzugehen, da sagte er die Trostworte zu denen, die auf dem Schiff waren: Mir ist gesagt worden von dem Gott, dem ich diene, dass wohl das Schiff kaputt geht, aber wenn ihr jetzt ruhig bleibt, alle Menschen gerettet werden. Und das war ja auf der Insel Malta, die man ja heutzutage auch besuchen kann, wo man ja hinfahren kann und diese Geschichte hört. Und er hat aber betont, dem Gott, dem ich diene, diene. Um das geht es. Nicht nur an ihn glaube, sondern diene. Glauben ist das eine, aber Leben mit ihm ist das andere. Und von den Erlösten, die im himmlischen Jerusalem vor dem Thron des Herrn stehen werden, heißt es auch, sie werden ihm dienen. Tag und Nacht, Offenbarung 22, Vers 3 bis 4 und Offenbarung 7, Vers 15. Alle sind also berufen, diese neue Sprache des Heils durch den Heiligen Geist zu sprechen, um dem Herrn auf dieser Ebene echt dienen zu können, am nächsten Menschen. Nicht menschlich dem Menschen zu dienen, sondern geistlich dem Menschen zu dienen. Wir sollen in dieser Einheitssprache des Glaubens immer zur Ehre Gottes reden, ihm die Priorität in unserem Leben einräumen und auch über unserem Leben bezeugen. Und ein letzter Punkt: Warum ist dieser neue Auftrag hier zu Pfingsten, von dem wir gelesen haben, so stark und deutlich geworden darin, dass alle das hörten, was die Apostel nun durch den Heiligen Geist sprachen? Weil alle schlussendlich einst vor Gott erscheinen müssen. Die einen zum Gericht, die anderen zur Belohnung. Alle, ohne Ausnahme, jeder Mensch, der über die Erde geht, muss eines Tages vor Gott erscheinen, in welcher Art auch immer. Zum einen, um Lohn zu empfangen, 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, damit wir empfangen als Gläubige, was wir hier getan haben bei Leibesleben. Oder eben auch in 1. Korinther 3, Vers 13, die Werke werden alle geprüft, die wir auch als Gläubige getan haben. Das eine wird vielleicht verbrennen, das andere wird bestehen bleiben. Und wenn vielleicht sogar alles verbrennt, weil wir doch wieder menschlich gehandelt haben, statt geistlich, wird die Seele selig wie durchs Feuer. Aber Frucht ist nicht entstanden. Und eben der Lohn soll ausgeteilt werden an alle Überwinder. Offenbarung 11, Vers 18. Da steht eine große Schar vor dem Thron des Heilandes. Und dann heißt es von dieser, ja, das sind die, die überwunden haben, reingewaschen durch das Blut des Lammes. Und jetzt ist die Zeit gekommen, auszuteilen den Lohn, den sie empfangen. Aber die anderen, die diese neue Sprache nicht hören wollten, sich nicht einladen ließen, die müssen auch vor Gott erscheinen zum ewigen Gericht. Ich lese uns mal diese zwei Stellen aus Offenbarung 20, damit uns das wieder ins Gedächtnis kommt und wir, wenn wir die Mitmenschen sehen, einfach auch diese Worte vor Augen haben. Oh, wo geht der hin? Ja, geht er zum Gericht oder kommt er zum Preisgericht? Offenbarung 20, Vers 12. Ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Bücher wurden aufgetan. Ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Und wenn jemand nicht gefunden worden ist, geschrieben im Buch des Lebens, wurde er auch in den feurigen Pfuhl geworfen. Ja, das ist der andere. Jeder muss da erscheinen, überall, ob er Meer ist oder wo auch immer er ist, ja, er muss vor Gott erscheinen. Offenbarung 21, Vers 8, da steht auch der Verzagten, Ungläubigen, den Gräulichen, den Totschlägern, Hurern und Zauberern, Abgöttischen, aller Lügner, deren Teil wird sein in dem feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der andere Tod. Also auch hier wird das Gericht gehalten. Und in Vers 27, ins himmlische Jerusalem wird nicht hineingehen, etwas, was gemein ist, das Gräuel tut oder Lüge, sondern nur die, die geschrieben sind im Buch des Lebens, die also diese neue Sprache gehört und angenommen haben. Auf Erden entscheidet sich, zu welcher der beiden Einheitssprachen jeder Mensch in der Zeit und in Ewigkeit gehört. Welche Sprache man hört und spricht, zu diesem Wesen und Leben lädt man letztlich ein. Spreche ich in der Sprache der Vergänglichkeit, lade ich zum Tode ein. Spreche ich von dem Heiligen, lade ich zum ewigen Leben ein. Und da wurde ja einst auch zu Petrus gesagt vor Pfingsten, was verrät dich? Deine Sprache. Müssen wir nur hinhören. Das verrät dich, was du redest. Da merkt man, ob du von heiligen Dingen redest, ob du erfüllt bist davon oder ob du nur von der Vergänglichkeit redest. Deine Sprache verrät dich. Die Sprache der Welt gebiert immer den Tod. Die Sprache Gottes ist Leben und Frieden. Wir wollen aber dem Herrn dienen und einladen zum Reden und Leben im Heiligen Geist, die neue Sprache des Evangeliums. Alle hörten die Herrlichkeit Gottes. Soweit zu diesen Versen. Es geht ja dann beim nächsten Mal auch weiter, noch in diesem Sinne, wie die Menschen darauf reagierten.